1 Live Infos mit Sarah Watkowski um 7 Uhr. Kundgebung in Schweden für die Opfer des LKW-Angriffs. Trump erklärt seinen Luftangriff auf Syrien in einem Brief. Und das Wetter wird heute richtig schön. LKW-Anschlag. In Stockholm wollen sich heute tausende Menschen versammeln. Bei einer Kundgebung wollen sie der Opfer des LKW-Anschlags gedenken und zeigen, dass sie keine Angst vor Terror haben. Morgen wird es in Schweden eine Schweigeminute geben. Die Behörden ermitteln gegen einen 39-jährigen Usbeken. Sie sind sich sicher, dass er den LKW am Freitag in die Einkaufsstraße in Stockholm steuerte. Sie suchen auch weiter nach möglichen Komplizen. Syrienkrieg. US-Präsident Trump hat seinen Luftangriff in Syrien jetzt dem Kongress in einem Schreiben erklärt. Er hatte den Kongress im Vorfeld nicht informiert und begründet den Angriff damit, dass er im Interesse der nationalen Sicherheit gehandelt hat. Außerdem will er verhindern, dass in Syrien nochmal Chemiewaffenangriffe vorkommen. Die USA hatten einen Stützpunkt des syrischen Militärs beschossen als Reaktion auf den Giftgasangriff in Syrien. Türkei-Referendum. Bei der Abstimmung über die neue türkische Verfassung haben in Deutschland wohl viele Türken mitgemacht. Die türkische Wahlbehörde hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, dass bis Mitte dieser Woche mehr als 450.000 Stimmen abgegeben wurden. Wahlberechtigt sind 1,4 Millionen. Heute ist der letzte Tag für Türken in Deutschland mitzuwählen. Nächste Woche ist die Abstimmung in der Türkei. Fußball-Bundesliga. Mit ein bisschen Glück, ja, gehen halt nicht die ersten zwei Bälle rein. Matthias Ginter von Borussia Dortmund zeigte sich enttäuscht nach dem Spiel gegen Bayern München gestern. Dortmund hat auswärts eine ordentliche Niederlage kassiert und 1:4 gegen die Bayern verloren. Feiern konnten gestern hingegen Borussia Mönchengladbach. Sie gewannen im Derby gegen den 1. FC Köln mit 3:2. 1 Live. Sektorwetter. Das wird heute richtig gut. Überall zeigt sich die Sonne. Es sind fast keine Wolken am Himmel und die Temperaturen können sich auch sehen lassen. Mülheim, Olpe und Bergham kommen auf 20 Grad. Pulheim schafft 21 Grad und Bornheim sogar bis 23 Grad. Die neue Woche morgen startet kühler und auch wechselhafter. Teilweise sind dann auch wieder Schauer mit dabei. Das Ganze dann bei 13 bis 16 Grad. Stauschau. Da gibt es eine Meldung. Die A1 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Camberg-Ham und Dortmund Nordost noch immer gesperrt. Da hat es einen Unfall gegeben. Da gibt es aktuell 1 Kilometer Stau. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Nett. Klaus und Keno sind unterwegs, hören 1 Live und das Ziel ist Ischgl. Dann kommt hier eine SMS von Malte und Moritz. Wir haben noch 400 Kilometer in den Hansapark vor uns. Und abends geht's nach Hamburg auf den Frühlingsdom. Ja, auch wir haben es sehr schwer. Wir müssen jetzt los nach Düsseldorf, weil gleich der Flieger nach Thailand geht. Stefan mit Jenny und den Kids aus Dortmund. Leute, ich flipp aus. Und du, Andreas? Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Wir laufen rum mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben. Der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren. Hier oben wie ein Astronaut. Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich. Doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab.

treibt sich nachts auf den Straßen rum und verbessert Straßenschilder. Für 1Live in London ist Jens-Peter Marquardt. Muss denn wirklich so oft nachgebessert werden? Also ehrlich gesagt, mir ist das bisher nicht so aufgefallen, aber ich bin ja auch kein Muttersprachler und vielleicht auch nicht ganz so vertraut mit der Zeichensetzung, den Apostrophregeln und was es hier alles so im Englischen gibt. Aber die BBC zeigt ihn da ja bei der Arbeit und an Schildern und Namen von Läden und Büros etc. Und da gibt es dann doch schon eine ganze Menge Fehler. Also beispielsweise bei einem Nagelstudio, da ist bei Nails, also den Nägeln, plötzlich zwischen Nail und S ein Apostroph, also er hoch und hat dann das Apostroph da weggemacht. Oder ein anderes Beispiel bei Kleidung für Frauen, hat das Geschäft Women's da hingeschrieben, aber das Apostroph hinter dem Women und vor dem S vergessen. Oder das dritte Beispiel, was da gezeigt wird, at its best, da ist dann ein Apostroph an diesem Schild, also it, Apostroph S, falsch, wird zusammengeschrieben, also er hat das Apostroph weggemacht. Genau. Also gibt offenbar eine ganze Menge Fehler, aber mir ehrlich gesagt bisher so nicht aufgefallen. Wissen wir denn überhaupt, wie dieser Typ ist? Ist das vielleicht ein arbeitsloser Englischlehrer? Möglicherweise, aber wir wissen das nicht. Die BBC kennt ihn, aber er ist in dem Film nur verpixelt zu sehen. Und das Einzige, was da gesagt wird, ist, er soll Familie haben, also Frau und Kinder. Und die wissen auch, was er da so nachts tut. Interessant ist... interessant ist übrigens, dass er aus Bristol kommt. Und aus Bristol soll angeblich ja auch der legendäre Banksy kommen, also der Graffiti-Künstler, dessen Identität man nicht kennt. Aber ich glaube, das ist nicht ein und derselbe. Mit Sicherheit nicht, aber offenbar ist Bristol so eine Heimat von konspirativen Nachtmalern. Wie kommt er denn an? Also es ist ja eigentlich, streng genommen, ist es ja schon so eine Art Vandalismus. Kommt er trotzdem damit durch oder sind die Leute genervt? Also die schmunzeln darüber und bisher gibt es auch noch keine polizeiliche Verfolgung gegen ihn. Und er selber sagt ja auch, das sei kein Verbrechen, was er da macht, sondern es sei eher ein Verbrechen, diese falsche Rechtschreibung da so stehen zu lassen. Die Kinder würden dadurch verleitet werden, nicht ordentliches Englisch zu schreiben etc. Also er fühlt sich voll im Recht und wird auch bisher nicht verfolgt. Oh Mann, wieder was gelernt von einem Grammatik-Sheriff in Bristol in England. Für 1Live war das Jens-Peter Marquardt. I'm gonna make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Thanks for the memories, even though they weren't so great. He takes time. I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye bye, I don't know. Bye bye. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Play, don't press pause. Progress march on with the veil over our eyes. We turn our back on the cause till the day that my uncles can be united by law. And kids aren't walking around the hallway plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath, it's all the same love. About time that we raised up. And I can't change. In 1 Live. Eben haben wir ja noch von dem Grammatik-Sheriff in England gehört. Der geht ja hin und malt Apostrophe weg, wenn da keine hingehören. Aber es ist bei uns im Alltag doch manchmal auch so, oder? Also mich nerven teilweise die Unarten in SMS. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich wünsche dir einen nennschönen Tag, ist das ja richtig. Aber wenn man sagt, das ist ein nennschönes Bild, dann macht mich das richtig aggro. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was gibt's denn da noch? Was geht denn euch zum Beispiel voll auf die Nüsse bei SMS? Also mir fällt gerade nur das mit dem Nennen ein. Aber ich weiß, da gibt es noch viel, viel mehr. Also mich nervt das ganz oft. Schickt doch mal Nenne SMS mit 88, an die 88001 mit Vorschlägen oder eine Mail über 1live.de. Mir fällt übrigens doch noch was ein. Vor paar Tagen statt vor ein paar Tagen. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come.

Live. Stauschau. Die Straßen sind soweit frei. Es gibt aber eine Meldung von der A2 Hannover Richtung Dortmund. Die ist zwischen Camberg-Kam und Dortmund Nordost gesperrt. Da hat es einen Unfall gegeben. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Oh, ich bin so froh, dass ich nicht der einzige pingelige Rechtschreib-Grammatik-Sheriff bin. Ich habe gesagt, mich nervt es ja, wenn Leute nennen Foto schreiben in SMS. Da werde ich total wahnsinnig. Aber hier kommen einige SMS über die 88001 bzw. Mails über 1live.de von euch. Luca und Tobias Warndorf sagen, dass es sie total auf die Palme bringt, wenn Leute seid mit einem T schreiben, obwohl es im Satz das Prädikat sein soll. Jojo aus Längerich. Mach gut anstelle von mach's gut. Grrr, nervig. Ja, das habe ich noch nie gelesen. Oh, und hier auch ein Klassiker. Stefan aus Dortmund hat gesagt, einzigster regt ihn auf oder öfters oder allzeit. Allzeit verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich denke nochmal drüber nach. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. New sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I always try, could get my sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Meine Mutter sagt, Junge, geh mal schlafen. Fahr mal in Urlaub, aber ich soll auf die Straße.

Live. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get no sleep. Excess mess in darkness, no electricity. Something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pecked deeper still. The night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. Mit Insomnia Lines Live. Ui, um 7.47 Uhr. Übrigens vor ein paar Tagen, muss ich mal sagen, habe ich mich echt ein bisschen geärgert über einen Tweet. Diese Stimme kennen wir ja mittlerweile ganz gut. Das ist Alma. Hier featured sie Felix Jehn in Bonfire. Und wir haben noch mal ein Foto von Alma gepostet. Ganz viele wissen ja gar nicht, wie sie eigentlich wirklich aussieht, wer sie ist. Sie ist ja eine Finnin, sehr stylisch, aber eben halt, ich weiß nicht, Konfektionsgröße, vielleicht 44, vielleicht 46, ich weiß es nicht. Und irgendwer hat sich auf Twitter dann komplett über ihr Äußeres ausgelassen, in einer richtig bescheuerten Art. Und da wollte ich einfach noch mal eine Lanze brechen und sagen, nein, lass doch die Leute aussehen, wie sie wollen. Außerdem können wir uns freuen, dass sie ihr Supertalent mit uns teilt. Und das ist in erster Linie Singen. Und es gibt eine neue Single von Alma. Hier ist Chasing Heights. Neu. Für den Sektor. Alma. 1 Live. 2 a.m. fading in the dark, like floating in the ocean. People need the poison. 3 a.m. you just touched my hand and made me lose my focus. I almost didn't notice. We're doing it in slow motion. I was chasing highs till I. promises in between the voices. 5 a.m. there is something more. I called the look you gave me. Phases growing hazy. Not many women can refute it, pimpin'. I'm a nice guy, but don't get it confused. Shake around, Robin Thicke in 1 Live, Blurred Lines. In Bristol in England geht ja gerade ein Typ rum, so anonym wie Banksy, malt zwar aber keine Bilder, sondern spielt sich eher als Grammatikrächer auf. Ist ganz witzig eigentlich. Also wenn er ein Apostroph sieht, wo keins hingehört, dann malt er das einfach über. Ich glaube, so jemand steckt in jedem von uns. Also ich habe mal an Dinge gedacht, wo ich gern mal beigehen würde. Zum Beispiel in einer SMS, ne? Wenn jemand sagt, das ist aber ein schönes Foto, dann finde ich das richtig furchtbar. Und Markus aus Plettenberg hat auch an die 88001 eine SMS geschrieben und gesagt, also, ich wünsche dir einen schönen Tag vom Wetter her. Das ist ja wohl die Höchststrafe für unsere Liebessprache. Gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde das ja ganz witzig. Das ist ja nicht ernst gemeint. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele dafür, oder? Was einen so richtig abnervt, vor allem also halt geschrieben in der SMS oder in Postings. Sagt doch mal Bescheid, was euch am meisten nervt. Per SMS an die 88001 oder ihr schreibt eine Mail über 1live.de und ich versuche das dann hier vorzulesen, genauso wie es da steht. Das wird schön. Et si on changeait de vie, ferme les yeux, oublie. Si on devenait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix, ça nous rendra plus forts. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines, je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Ensemble avant que tout s'éteigne.